Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe zum Thema Lernen. Heute geht es um das passive und aktive Sprachwissen. Viele von uns haben ein umfangreiches passives Sprachwissen. Also können sehr gut verstehen, was andere sagen, beziehungsweise Text in dieser Sprache mehr oder weniger problemlos lesen. Die Probleme treten aber auf, wenn es darum geht, auch in dieser Sprache zu sprechen. Auf einmal fehlen alle Vokabeln, die man vorher mühevoll gelernt hat. Woran liegt das? In der Schule besteht eine Schulklasse oft aus mehr als 25 Schülern. Es ist fast unmöglich, bei 2 bis 3 Stunden Sprachunterricht in der Woche und dieser Klassengröße, dass neben dem notwendigen Vokabel- und Grammatiklernen auch jeder in ausreichendem Maße das Sprechen übt. Bei so einer großen Gruppe ist es fast unmöglich, das Sprechen richtig zu üben und weiter zu üben und zu vertiefen. Wir haben also somit ein zwar sehr gutes passives, aber ein eher unterentwickeltes aktives Sprachvermögen. Ergebnis ist, dass man hervorragende Noten hat, sich aber im Ausland nur kaum bis mäßig verständigen kann. Später wiederholt sich das Schema oft, wenn man zu Hause lernt und übt, man nicht das Sprechen. Und wenn man in Kursen lernt, wird oft nur ein viel zu starker Fokus auf das Vokabellernen gelegt und bei großen Gruppen kann nicht ausreichend das Sprechen geübt werden. Aber genau das ist wichtig, um die Sprache wirklich zu lernen. Lösungsvorschläge. Versuchen Sie, so oft wie möglich zu sprechen. Es gibt heute Angebote im Internet, bei denen man sich mit einem Muttersprachler unterhalten kann. Dies hat 2 positive Effekte. Zum einen lernt man sprechen, zum anderen gewöhnt man sich auch daran, einen Muttersprachler zu verstehen, der oft in einem natürlichen, also normalen Sprechtempo spricht und dies oft nicht so sauber wie auf den Lernmaterialien. Hilfreich ist es, sich auch Filme in der Fremdsprache anzusehen, mit oder ohne Untertitel. Natürlich versteht man am Anfang nicht alles und das ist auch kein Problem. Vieles kann man sich durch den Kontext erschließen und wenn man am Ball bleibt, versteht man mehr und immer mehr und immer mehr. Das ist am Anfang natürlich anstrengend. Aber auch hier werden Sie sich irgendwann daran gewöhnen und es eher merkwürdig finden, diesen Film oder Serie in der Übersetzung zu hören. Das Gleiche gilt natürlich auch für Hörbücher in der Fremdsprache. Einfach anfangen und wiederholen, wie immer wiederholen. Natürlich darf das Vokabellernen nicht vernachlässigt werden. Denn nur diese Vokabel können Sie später beim Sprechen üben. Legen Sie sich eine Liste mit Vokabeln an, bei denen Sie unsicher sind, die neu sind oder die Sie verwenden möchten. Nutzen Sie diese Liste oder Listen und formulieren Sie die mit Ihren Vokabeln so, wie Sie sie brauchen und bilden Sie daraus Sätze, sodass Sie sie im Gespräch mit einem Muttersprachler anwenden können. Notieren Sie sich Redewendungen. Auch unterwegs kann man versuchen, in einer anderen Sprache innerlich Selbstgespräche zu führen. Wenn man irgendwann anfängt, in einer Sprache zu denken, und zwar in einer anderen Sprache zu denken, hat man sein Ziel wahrlich erreicht. So, das war's für heute. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, freue mich, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, alles Liebe, Ihre Ruth Pinto.